Deutschlandradio Kultur. Lesung. Ian McEwan gilt als einer der besten britischen Autoren der Gegenwart. In Deutschland hatte er seinen Durchbruch mit dem Roman Zementgarten. Vor 3 Jahren folgte mit Abbitte ein Riesenerfolg. Sein jüngster Roman Saturday spielt am Samstag, den 15. Februar 2003, als in London die größte Friedensdemonstration aller Zeiten stattfand. Das Buch für Europa in Zeiten des Terrors, nannte es ein Kritiker, denn es beschreibt am Beispiel eines Londoner Neurochirurgen, wie die allgemeine Angst und Verunsicherung nach dem 11. September 2001 das Leben beeinflussen. Hören Sie den Beginn der Hörbuchfassung. Es liest der Schauspieler Jan Josef Liefers. Henry Perrone, ein Neurochirurg, wacht einige Stunden vor Tagesanbruch auf und merkt, dass er in Bewegung ist. Dass er im Sitzen die Decke zurückschlägt und aufsteht. Wann genau ihm das bewusst wird, weiß er nicht, doch scheint es auch nicht von Bedeutung zu sein. Und obwohl ihm derlei noch nie passiert ist, macht es ihm keine Angst. Es überrascht ihn nicht einmal, denn seine Glieder sind entspannt, die Bewegungen angenehm, Rücken und Beine fühlen sich ungewöhnlich kräftig an. Er steht am Bett, nackt, nimmt den ruhigen Atem seiner Frau wahr, die winterlich kühle Schlafzimmerluft auf der Haut. Wie von allein und ohne einen festen Vorsatz geht er zum nächstgelegenen der 3 Schlafzimmerfenster, wobei er sich so leicht und gelöst bewegt, dass er zu Schlafwandeln oder zu träumen glaubt. Sollte das der Fall sein, wäre er enttäuscht. Träume interessieren ihn nicht, da findet er die Möglichkeit schon ergiebiger, dass dies real sein könnte. Er ist ganz er selbst. Kein Zweifel, er weiß, dass der Schlaf vorüber ist. Das Schlafzimmer ist groß und spärlich eingerichtet. Mit beinahe komischer Leichtigkeit schwebt er zum Mittelfenster und zieht behutsam, damit Rosalind nicht aufwacht, den großen hölzernen Klappladen auf. Er öffnet den 2. Laden und schiebt leise das Fenster in die Höhe. Es ist um einiges größer als er selbst, gleitet aber schwerelos nach oben. Als ihn die Februarluft umweht, spannt sich seine Haut. Doch macht ihm die Kälte nichts aus. Vom 2. Stock blickt er in die Nacht, sieht die Stadt im eisig weißen Licht, die knochig kahlen Bäume auf dem Platz und 10 Meter unter ihm den schwarzen Eisenzaun wie eine Reihe aufgestellter Speere. Es ist 1-2 Grad unter Null, die Luft ist klar. Das gleißende Licht der Straßenlampe blendet nicht alle Sterne aus. Reste von Sternbildern hängen am Südhimmel über der Regency-Fassade, der gegenüberliegenden Platzseite. Diese Fassade ist eine Rekonstruktion, ein Nachbau. Der Stadtteil Fitzrovia wurde im Krieg mehrmals von der Luftwaffe getroffen. Und direkt dahinter ragt der Post Office Tower auf. Tagsüber städtisch, schäbig, doch nachts in Dunkel gehüllt und nur dezent angestrahlt, ein kühnes Denkmal optimistischerer Tage. Und nun, was sind das jetzt für Tage? Verwirrend und beängstigend findet er sie meist, wenn er sich im wöchentlichen Trott die Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Doch im Moment sieht er das anders. Er freut sich über die klare Luft, die unbelebte Szenerie. Seine Augen, ohne dies gut, scheinen noch schärfer als sonst zu sein. Ihm behagt die Symmetrie der schwarzen Eisengitterstäbe und ihrer noch dunkleren Schatten, das Muster der kopfsteingepflasterten Abwasserrinne. Die überquellenden Abfallkörbe lassen eher an Wohlstand als an Müll denken, die leeren Bänke um den kreisrunden Park harren gelassen ihrer täglichen Benutzer. Vergnügte Büromannschaften, ernste, strebsame Jungen aus dem indischen Wohnheim, Liebespaare im stillen Drama oder Glück, zwielichtige Drogendealer oder die verwahrloste alte Frau mit ihrem wilden, gespenstischen Rufen. »Weg da!« schreit sie manchmal stundenlang, heiser, zeternd wie ein Sumpfvogel. Wie er dasteht und zur Charlotte Street hinüberschaut, findet Henry, dass Städte ein Erfolg sind. Eine geniale Erfindung. Ein organisches Meisterwerk. Wie um Korallenriffe drängen sich Millionen um die angehäuften, vielschichtigen Errungenschaften der Jahrhunderte, einträchtig zumeist, und wollen fast alle, dass es funktioniert. Die Gegend aber, in der die Perrones wohnen, ist ein Höhepunkt aufeinander abgestimmter Proportionen. Dieser vollkommene, von Robert Adam angelegte Platz, der einen runden Park umschließt, Traum des 18. Jahrhunderts, von Modernem umspült und umschlossen, vom Straßenlicht oben und Glasfaserkabeln unten, von kühlem, frischem Wasser, das durch Rohre strömt, und Unrat, der gleich vergessen fortgeschwemmt wird. Gewohnt, die eigenen Stimmungen zu beobachten, wundert er sich über seine anhaltende, alles verzerrende Euphorie. Vielleicht lag es auch nur an der Aussicht auf den vor ihm liegenden Samstag oder an den paradoxen Folgen seiner extremen Müdigkeit. Jedenfalls hatte er die Woche ungewöhnlich erschöpft zu Ende gebracht, war in ein leeres Haus heimgekehrt, hatte sich mit einem Buch in die Wanne gelegt und es genossen, mit niemandem reden zu müssen. Seine belesene, allzu belesene Tochter Daisy hatte ihm Darwins Biografie geschickt, die wiederum irgendwie mit einem Roman von Joseph Conrad in Zusammenhang stand, den sie ihm ans Herz gelegt und den er noch nicht einmal angefangen hat. Seefahrt, und war sie auch noch so moralisch befrachtet, interessierte ihn nicht sonderlich. Seit einigen Jahren schon nahm sich seine Tochter dessen an, was sie seine erstaunliche Ignoranz nannte, kümmerte sich um seine literarische Fortbildung und schimpfte über seine Unempfänglichkeit und seinen schlechten Geschmack. Sie hatte nicht einmal so Unrecht. War er doch direkt von der Schule über das Medizinstudium ins Sklavendasein eines Assistenzarztes geraten, um gleich anschließend die Ausbildung zum Neurochirurgen zu beginnen, von der er ebenso in Atem gehalten wurde wie von der Vaterschaft, weshalb er seit 15 Jahren kaum ein Buch angerührt hatte, in dem es nicht um Medizin ging. Allerdings hatte er dermaßen viel Tod, Furcht, Mut und Leid kennengelernt, dass es seiner Meinung nach für ein halbes Dutzend literarischer Werke reichen würde. Trotzdem hält er sich an ihre Leseliste. Auf diese Weise bleibt er mit ihr in Verbindung, während sie sich in einem Pariser Vorort von der Familie fort zu unergründlicher Weiblichkeit entwickelt. Heute Abend kommt sie nach 6 Monaten zum ersten Mal wieder nach Hause. Ein weiterer Anlass zu Euphorie. Er war mit Daisys Hausaufgaben im Rückstand. Während er gelegentlich mit einem Zeh die Zufuhr frischen, heißen Wassers kontrollierte, las er mit müden Augen einen Bericht über die Eile, mit der Darwin die Entstehung der Arten zu Ende brachte. Gleichzeitig hörte er im Radio die Nachrichten. Der wackere Hans Blix hatte sich erneut an die UNO gewandt und man war allgemein der Auffassung, dass er der Begründung für einen Krieg so ziemlich den Boden entzogen hatte. Später streckte er sich lang auf dem Bett aus und dann erinnerte er sich an nichts mehr. Offenbar hatte Rosalind ihn zugedeckt, als sie von der Arbeit heimkam. Sicher hatte sie ihn auch geküsst. 48 Jahre alt und an einem Freitagabend um 9:30 fest eingeschlafen. So sieht das moderne Berufsleben aus. Er arbeitete hart. Alle um ihn herum arbeiteten hart, doch da unter dem Krankenhauspersonal die Grippe umging, war diese Woche noch anstrengender als sonst gewesen. Auf seinem Operationsplan hatten die Namen von doppelt so vielen Patienten wie sonst gestanden. Mit Tricks und Timing gelang es ihm, im ersten OP eine größere Operation durchzuführen, im zweiten einen Altassistenzarzt zu beaufsichtigen und in einem dritten kleinere Eingriffe selbst zu erledigen. Zurzeit hatte er in seinem Team 2 Ärzte in neurochirurgischer Facharztausbildung, Sally Madden, fast fertig und absolut verlässlich, und Rodney Brown aus Guyana, Arzt im 2. Jahr, begabt, fleißig, aber immer noch etwas unsicher. Jay Strauss, der Anästhesist, hat mit Gita Seil eine eigene Assistentin. 3 Tage lang lief Perron mit Rodney im Gefolge zwischen den 3 Operationssälen hin und her. Der Operationsplan vom Freitag war ein typisches Beispiel. Während Sally eine Operation zu Ende führte, ging Perron nach nebenan, um eine ältere Dame von ihrer Trigeminusneuralgie zu befreien, ihrem Tic douloureux. Solch kleine Operationen konnten ihm immer noch Freude machen. Er liebte es, schnell und akkurat zu arbeiten. Um den Zugang zu ertasten, fuhr er mit dem behandschuhten Zeigefinger in ihren Rachen und schob, nach kaum mehr als einem flüchtigen Blick auf den Bildvergrößerer, eine lange Nadel von außen durch die Wange bis hinauf zum Trigeminusganglion. Jay kam aus dem Nachbarzimmer und sah zu, wie Gita die Patientin kurz aus der Narkose zurückholte. Die elektrische Stimulation der Nadelspitze erzeugte in ihrem Gesicht ein Kribbeln, wie sie benommen bestätigte. Die Nadel saß korrekt. Perron hatte auf Anhieb die richtige Stelle getroffen. Und so wurde die Frau wieder betäubt, während der Nerv mit hochfrequenter Thermokoagulation abgekocht wurde. Das Problem bestand darin, den Schmerz auszuschalten, aber zugleich darauf zu achten, dass die Frau weiterhin leichte Berührungen spüren konnte. Nach 15 Minuten war alles vorbei, 3 Jahre Leiden, die scharfen, stechenden Schmerzen waren vorüber. Er steht schon seit mehreren Minuten am Fenster und das Hochgefühl verfliegt. Er friert. In dem von einem hohen Zaun umschlossenen Park sind die künstlich angelegten Rasenmulden und Anhöhen unter dem Kreis aus Platanen von leichtem Reif bedeckt. Perron kehrt dem Fenster den Rücken zu und greift hinter sich zum Stuhl mit dem dicken, wollenen Morgenmantel. Aber noch während er sich umdreht, merkt er, dass am Rand seines Gesichtsfelds, unscharf durch die Kopfbewegung, ein neues Element hinzugekommen ist, auf dem Platz oder in den Bäumen, hell und zugleich farblos. Er blickt nicht sofort auf. Ihm ist kalt, er will seinen Morgenmantel. Er nimmt ihn, steckt einen Arm in den Ärmel, geht erst, als er den zweiten Ärmel gefunden hat, wieder zum Fenster zurück und schlingt sich dann den Gürtel um die Hüfte. Er begreift nicht gleich, was er sieht, obwohl er es doch zu verstehen meint. In diesem ersten Moment stellt er voller Neugier und Eifer Vermutungen planetarischen Ausmaßes an. Ein Meteor verglüht an Londons Firmament, zieht dicht über dem Horizont von links nach rechts am Himmel entlang, hoch über den hohen Gebäuden. Meteore aber wären doch pfeilspitz, einer Nadel nicht unähnlich. Wie ein Blitz sieht man sie vorüberzischen, ehe die Hitze sie verzehrt. Das dort aber bewegt sich langsam, majestätisch fast. Als er zum Bett geht, hört er ein tiefes Grollen, leisen, anschwellenden Donner, und er bleibt stehen und lauscht. Nun weiß er Bescheid. Voller Entsetzen kehrt er an seinen Platz am Fenster zurück. Dies Feuer am Himmel folgt einer Route, die er selbst viele Male in seinem Leben genommen hat. Von Ost nach West, am Südufer der Themse entlang, 700 Meter hoch, im Landeanflug auf Heathrow. Jetzt ist es direkt südlich, kaum 1,5 Kilometer weit fort. Trotz der Stadtbeleuchtung sind die Konturen des Flugzeugs in der frühmorgendlichen Dunkelheit nicht zu erkennen. Das Feuer ist offenbar an der ihm zugewandten Seite ausgebrochen, aber vielleicht brennt auch einer der unter den Flügeln angebrachten Motoren. Die vordere Feuerwand gleicht einer abgeflachten, weißen Kugel, die in einen gelb-roten Kegel übergeht. Die Landescheinwerfer blinken, wie um Normalität vorzutäuschen. Doch der Motorenlärm sagt alles. Über dem gewohnten, tiefen Röhren erhebt sich ein immer lauter werdendes Klagen, das jene unfassbare mechanische Belastung verrät, die längst das Leistungsvermögen von gehärtetem Aluminium übersteigt. Irgendetwas wird gleich nachgeben. Doch die von außerhalb von weit fort vorgestellte Szene ist ebenfalls vertraut. Fast 18 Monate sind vergangen, seit der halbe Planet zugeschaut und stets aufs Neue zugeschaut hat, wie die unsichtbaren Geiseln über den Himmel zur Schlachtbank geflogen wurden. Das Jaulen des brennenden Triebwerks schwillt weiter an. Geübt darin, die nächtlichen Probleme der Stadt aus ihrem Schlaf auszublenden, dreht sich hinter ihm Rosalind auf die Seite. Vermutlich ist der Lärm nicht aufdringlicher als die Sirene eines auf der Houston Road vorbeifahrenden Krankenwagens. Der feurig-weiße Kern und der farbige Schweif sind weiter angeschwollen. Kein Passagier kann im Mittelteil der Maschine noch leben. Auch dies ein vertrautes Element. Aus sicherer Entfernung beobachtete Katastrophen. Dem vielfachen Tod zuschauen, aber niemanden sterben sehen. Überhaupt keine menschlichen Gestalten, nur die willfährige, in die Leere entlassene Fantasie. Das Flugzeug fliegt hinter den Baumwipfeln entlang. Festlich flackert das Feuer kurz zwischen den Ästen und Zweigen auf. Perron kommt in den Sinn, dass er vielleicht etwas tun sollte. Was immer auch geschehen mag, wird der Vergangenheit angehören, bis die Notdienste seinen Anruf notiert und weitergegeben haben. Sollte der Pilot noch leben, wird er einen Funkspruch vorausschicken. Sinnlos in diesem Stadium nach unten zu gehen und sich beim Krankenhaus zu melden. Heathrow gehört bei einem Notfall nicht zu seinem Einsatzgebiet. Weiter westlich aber werden Ärzte in dunklen Schlafzimmern nach ihren Kleidern greifen, ohne zu wissen, was sie erwartet. Noch 15 Minuten bis zur Landung. Wenn die Tanks explodieren, kann man nichts mehr machen. Das Flugzeug taucht zwischen den Bäumen auf, durchquert eine Lücke und verschwindet hinter dem Post Office Tower. Würde Perron zu religiösen Gefühlen neigen, zu übernatürlichen Erklärungen, könnte er mit dem Gedanken spielen, auserwählt und in ungewohnter Gemütslage geweckt worden zu sein, um scheinbar grundlos ans Fenster zu gehen und Zeuge einer geheimen Ordnung zu werden, einer äußeren Intelligenz, die ihm etwas Bedeutsames zeigen oder zu verstehen geben will. Doch liegt es in der Natur der Stadt, dass es Schlaflose gibt, weshalb es unter so vielen Millionen einfach immer Menschen geben muss, die aus dem Fenster starren, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Reiner Zufall. Ein simples, anthroposophisches Prinzip. Das primitive Denken der übernatürlich Veranlagten läuft auf das hinaus, was seine psychiatrischen Kollegen ein Bezugsproblem oder auch Beziehungswahn nennen würden. Ein Übermaß an Subjektivität, ein Ordnen der Welt gemäß den eigenen Bedürfnissen, eine Unfähigkeit, die eigene Bedeutungslosigkeit wahrhaben zu können. Nach Henrys Ansicht gehörte eine solche Argumentation zu jenem Spektrum, an dessen fernem Ende wie ein verlassener Tempel die Psychose aufragt. Solch ein Denken mochte auch das Feuer im Flugzeug verursacht haben. Ein Mann, festen Glaubens, mit einer Bombe im Absatz. Vielleicht flehten viele der entsetzten Passagiere, ein weiteres Bezugsproblem, ihren eigenen Gott um Einmischung an. Sollte es aber Tote geben, würde man denselben Gott, der es dazu kommen ließ, bald auf Trauerfeiern um Trost bitten. Für Perron ist es Anlass zum Staunen, eine menschliche Komplikation jenseits aller Moral, die außer Unvernunft und Gemetzel auch anständige Leute und gute Taten hervorbringt. Herrliche Kathedralen, Moscheen, Kantaten und Gedichte. Selbst die Leugnung der Existenz Gottes, hörte er einmal einen Priester zu seiner Verblüffung und Entrüstung behaupten, ist letztlich religiös. Eine Art Gebet. Es ist nicht leicht, den Fängen der Gläubigen zu entrinnen. Für das Flugzeug konnte man nur auf einen einfachen weltlichen Maschinenschaden hoffen. Es zieht am Tower vorbei, entfernt sich über ein offenes Himmelsfeld nach Westen und dreht dabei leicht nach Norden ab. Das Feuer scheint mit der allmählich sich ändernden Perspektive kleiner zu werden. Der Lärm der gequälten Motoren verklingt. Selbst als die Landescheinwerfer nicht mehr zu erkennen sind, starrt er weiter nach Westen, fürchtet den Augenblick einer Explosion und kann den Blick nicht abwenden. Wie fern es nun scheint, dieses unvermutete Hochgefühl, das ihn aus dem Bett gelockt hatte. Schließlich richtet er sich auf und zieht leise die Fensterläden vor, um den Himmel zu verdecken. Trostsuchend mustern die meisten Menschen bei der ersten Sprechstunde verstohlen die Hände des Chirurgen. Künftige Patienten suchen zarte, sensible, ruhige, vielleicht sogar makellos blasse Hände. Aus diesem Grund verliert Henry Perron jedes Jahr eine Reihe von Kranken. Er macht sich deshalb keine Sorgen. Sollen die Abtrünnigen über den Flur oder ans andere Ende der Stadt gehen, die Nächsten werden ihren Platz einnehmen. Das Meer neuronaler Leiden ist groß und tief. Seine Hände sind ruhig, aber riesig. Wenn er richtig Klavier spielen könnte, er klimpert nur ein bisschen, wäre es sicher nützlich, 10 Noten zugleich greifen zu können. Es sind knotige Hände, deren Sehnen und Knochen an den Gelenken Knubbel bilden, ein Büschel rötlicher Haare an jedem Fingeransatz, Fingerkuppen so breit und flach wie die Saugnäpfe eines Salamanders. Die Daumen sind unanständig lang, bananenartig rückwärts gekrümmt. Außerdem sind die Hände, wie fast alles an Perron, von einer bunten Mischung orangefarbener und brauner Pigmente übersät. Auf eine gewisse Sorte Patient wirkt dies befremdend. Es sind die Hände eines hochgewachsenen, sehnigen Mannes, den die letzten Jahre um ein wenig Gewicht und Selbstvertrauen bereichert haben. Wenn er sich reckt, kommt er auf 1,88. Seine leicht gebeugte Haltung scheint um Vergebung bitten zu wollen, was für viele Patienten zu seinem Charme beiträgt. Die gebeugte Haltung täuscht ein wenig. Perron war immer schon stolz auf seine Kondition und will sie nicht verlieren. Bei der Visite stürmt er mit so ungeduldigen Schritten über die Flure, dass er sein Gefolge abzuhängen droht. Wenn er sich nach einer Dusche die Zeit nimmt, sich im großen Spiegel zu betrachten, bemerkt er einen leichten Ansatz um die Taille, der verschwindet, wenn er sich gerade aufrichtet oder die Arme hebt. Ansonsten wirken die Muskeln zwar bescheiden, doch angemessen ausgeprägt. Mit ihm ist noch zu rechnen. Das Kopfhaar lichtet sich zwar, dafür ist es immer noch rötlich braun. Fast jede Woche joggt er im Regent's Park. Und beim Squash kann er noch die meisten jüngeren Ärzte schlagen, zentriert die Reichweite seines langen Arms auf das T in der Courtmitte, um von dort seine Lobs zu schlagen, auf die er besonders stolz ist. Wenn er samstags gegen den Anästhesisten spielt, gewinnt er fast jedes zweite Match. Doch wenn der Gegner gut genug ist, ihn aus der Mitte fortzulocken und über den Court zu jagen, ist Henry nach 20 Minuten erledigt. Dann kommt es schon mal vor, dass er sich an die Rückwand lehnt, unauffällig zählt und sich fragt, ob sein 48-jähriges Körpergestell tatsächlich einen Puls von 190 aushalten kann. Zu wohltätigen Zwecken läuft Perrone jedes Jahr bei einem Halbmarathon mit und das heißt, was aber nicht stimmt, dass diejenigen unter ihm, die weiterkommen wollen, auch mitlaufen müssen. Letztes Jahr lag seine Zeit 1 Stunde 41, 11 Minuten unter seiner Bestzeit. Die Verbindlichkeit trügt. Ist eher Stil als Charakter. Man kann kein unverbindlicher Hirnchirurg sein. Sein Team sagt über Perrone, er sei im Operationssaal eher dem schweigsamen Ende der Skala zuzurechnen. Keine endlose Abfolge von Obszönitäten, wenn Probleme und Risiken sich häufen. Perrone findet es im Gegenteil sogar besser, die Spannung zu halten, wenn es schwierig wird. Ein paar barsch gebrummte Worte oder anhaltendes Schweigen sind ihm dann lieber. Ansonsten hört er beim Arbeiten im OP gern Musik, meist Klavierwerke von Bach. Während der Sitzungen schätzt er Präzision und mag es, wenn alle Themen innerhalb der vorgesehenen Zeit angesprochen und erledigt werden, weshalb er ein effizienter Vorsitzender ist. Ausschweifende Überlegungen und Anekdoten älterer Kollegen, die von den meisten als notwendiges Übel hingenommen werden, machen ihn ungeduldig. Träumereien sollten Privatsache sein. Auf Entscheidungen kommt es an. So ist es, trotz seiner scheinbar um Vergebung bittenden Haltung und seiner sanften Art, untypisch für Perrone, dass er jetzt unschlüssig am Fußende des Bettes steht und sich fragt, ob er Rosalind wecken soll oder nicht. Es ergibt keinen Sinn. Schließlich ist nichts mehr zu sehen. Sein Wunsch ist gänzlich egoistisch. Ihr Wecker klingelt um 6:30 und hat Perrone ihr erst einmal seine Geschichte erzählt, dürfte sie kaum wieder einschlafen können. Sie hat einen schweren Tag vor sich. Jetzt, da die Läden geschlossen sind und er wieder im Dunkeln steht, merkt er erst, wie aufgeregt er ist. Irgendwie fühlt er sich schuldig, aber auch hilflos. Sein Vergehen besteht darin, in der Geborgenheit seines Schlafzimmers gestanden zu haben und reglos und lautlos zuzusehen, wie Menschen sterben. Und deshalb will er sie wecken, weil er irgendwie verstört ist. Er will sich an die konkreten Details des Gesehenen klammern, will sie vor ihrem weltklugen juristischen Verstand und ihrem festen Blick ausbreiten. Er mag die Berührung ihrer kleinen, zarten Hände. Es ist 5 Tage her, seit sie sich zuletzt geliebt hatten, Montag früh, vor den Nachrichten 6, bei einem Gewitterregen, nur das gedämpfte Licht aus dem Bad. 20 Minuten, den Fängen der Arbeit entrissen. Nun ja, im ehrgeizigen Leben der Menschen mittleren Alters scheint es oft nur noch die Arbeit zu geben. Meist bleibt er bis 10 Uhr abends im Krankenhaus, wird 3 wieder aus dem Bett geholt und ist manchmal 8 schon wieder dort. Rosalinds Arbeit kommt in einer Serie langsamer Crescendos und abrupter Schlüsse voran, während sie ihre Zeitung aus Gerichtsprozessen herauszuhalten versucht. An bestimmten Tagen prägt die Arbeit jede Stunde, manchmal ganze Wochen lang. Das sind die Gezeiten, nach denen sie ihr Leben ausrichten. Henry kann der Dringlichkeit seiner Fälle nicht widerstehen und den Stolz auf seine Fähigkeiten nicht leugnen. Das Vergnügen, das ihm auch heute noch die Erleichterung der Angehörigen bereitet, wenn er wie ein Gott aus dem Operationssaal kommt, wie ein Engel mit froher Botschaft: Leben, nicht Tod. Rosalind hat ihre schönsten Momente außerhalb des Gerichtssaals, wenn ein mächtiger Gegner schon vor Prozessbeginn vor besseren Argumenten kapitulieren muss oder, seltener, wenn sie nicht nur gewinnt, sondern auch ein Grundsatzurteil erstreitet. Einmal in der Woche stellen sie ihre Terminplaner wie kleine, sich paarende Tiere nebeneinander, damit die Termine von einem Infrarotstrahl ins Notizbuch des jeweils anderen übertragen werden. Wenn sie sich Zeit für die Liebe stehlen, lassen sie das Telefon eingeschaltet. Irgendein perverser Synchronismus sorgt dafür, dass es meist klingelt, wenn sie anfangen, ebenso oft für Rosalind wie für ihn. Falls er derjenige ist, der sich anziehen und aus dem Zimmer hasten muss, wirft er einen sehnsuchtsvollen Blick zurück und macht sich dann mit seiner Last den abklingenden Gedanken an die Liebe auf dem Weg zum Krankenhaus. 10 Minuten, in strammem Marschtempo. Doch kaum ist er mit dem Lift in den dritten Stock gefahren und hört sich im Waschraum, Seife in der Hand, die Anamnese des diensthabenden Arztes an, schwindet wie von allein der letzte Hauch des Begehrens. Kein Bedauern. Er ist bekannt für seine Schnelligkeit, seine Erfolgsquote und seinen langen Operationsplan. Er nimmt über 300 Fälle im Jahr an. Manche gehen nicht gut aus. Eine Handvoll Patienten überlebt mit leicht vernebeltem Sichtfeld, doch die meisten erholen sich und viele nehmen irgendeine Form von Arbeit wieder auf. Arbeit. Das ultimative Gütesiegel der Gesundheit. Und wegen der Arbeit kann er sie nicht wecken. Um 10 hat sie eine außerordentliche Anhörung vor dem obersten Zivilgericht. Ihre Zeitung wurde daran gehindert, über die Einzelheiten eines gegen eine andere Zeitung verhängten Maulkorb-Erlasses zu berichten. Damit würde die Pressefreiheit beeinträchtigt und Rosalind wollte sich darum bemühen, die zweite Anordnung bis zum Abend aufheben zu lassen. Verstört und unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, bleibt er vor dem Bett stehen und betrachtet ihre Gestalt unter der Bettdecke. Sie schläft wie ein Kind mit angezogenen Knien und sieht klein aus, auf dem weiten Bett in nahezu völliger Dunkelheit. Vor vielen Jahren hatte sich auf einer Krankenhausstation in sie verliebt. Eine schreckliche Zeit. Sie nahm ihn kaum wahr. Ein weißer Kittel, der an ihr Bett trat, um die Nähte aus der inneren Oberlippe zu ziehen. Es sollten noch einmal 3 Monate vergehen, ehe er diese Lippen küssen durfte. Doch wusste er mehr über sie, hatte zumindest mehr von ihr gesehen, als jeder nur erdenkliche Liebhaber erwarten konnte. Er geht jetzt auf sie zu, beugt sich über sie und küsst sie auf den warmen Hinterkopf. Dann geht er in die Küche, um Radio zu hören. Hier, in der höhlenartigen Souterrain-Küche, sitzt Theo Perron. Um 4:05 im einzigen Lichtkegel wie auf einer Bühne. 18 Jahre alt, der Schule längst entwachsen, kippelt zurückgelehnt auf dem Küchenstuhl und stemmt mit übereinandergeschlagenen, in engen schwarzen Jeans steckenden Beinen die Stiefel aus weichem schwarzem Leder gegen die Tischkante. Von seiner Schwester Daisy ist er so verschieden, wie es der Zufall nur zulässt. Er trinkt Wasser aus einem großen Glas, hält eine Musikzeitschrift umgeschlagen in der Hand und liest. Eine Nietenlederjacke liegt achtlos hingeworfen auf dem Boden, am Schrank lehnt der Gitarrenkoffer. Aus einer Mini-Stereoanlage im Regal über der Sammlung Kochbücher dringt wie sanfter Regen die Musik eines rund um die Uhr dudelnden Popsenders. Perron fragte sich manchmal verwundert, ob er sich in seiner Jugend je ausgemalt hätte, dass er eines Tages einen Blues-Musiker zeugen würde. Er selbst war problemlos durchgerutscht, ohne Frage oder Klage, in glattem Übergang von der Schule zum Medizinstudium und weiter zum mühseligen Erwerb klinischer Erfahrung in London, Southend-on-Sea, Newcastle, der Notaufnahme des Bellevue in New York und dann erneut in London. Wie hatten derart pflichtbewusste und konventionelle Menschen wie er und Rosalind nur einen solchen Freigeist hervorbringen können? Einer, der sich, wenn auch gleichsam augenzwinkernd, im Stil eines Bohemiens der 50er Jahre kleidete, der keine Bücher las und sich nicht überreden ließ, länger als nötig zur Schule zu gehen, der selten vor dem Mittag aufstand und dessen Leidenschaft den Blues-Traditionen galt, die er in all ihren Nuancen zu meistern versuchte, Delta, Chicago und Mississippi oder auch bestimmten Licks, die für ihn den Schlüssel zu allen Mysterien und zum Erfolg seiner Band New Blue Rider bedeuteten. Sein Gesicht ist eine vergrößerte Ausgabe vom Gesicht seiner Mutter. Er hat sanfte Augen, doch keine grünen, sondern dunkelbraune. Er hat ihren offenen, liebenswürdigen Blick und die großknochige Schlaksigkeit seines Vaters geerbt, wenn auch in einer kräftigeren, kompakteren Ausgabe. Er hat selbst Henrys Hände, was für sein Gitarrenspiel ganz nützlich ist. In der kleinen, klatschsüchtigen Welt des britischen Blues erzählt man sich über Theo, er sei ein vielversprechendes Talent, ein Mann, der bereits ein ausgereiftes Gefühl für das Blues-Idiom beweise und eines Tages mit den Göttern wandeln könne, mit den britischen Göttern wohlgemerkt. Alexis Corner, John Mayer oder Eric Clapton. Irgendwer hatte irgendwo geschrieben, Theo Perron spiele wie ein Engel.